Jesus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Hüter, geht hin und verwahret, wie ihr's wisset. Sie gingen hin und verwahreten das Grab mit Hütern und versiegelten.